Hallo. Das System wird jetzt aufgestartet. Du. Ja, du. Genau dich meine ich. Du, der du mir zuhörst. Du zwischen deinen beiden Ohrmuscheln. Mein Name ist Robin. Ich bin ein Betriebssystem und das Ergebnis einer kollektiven Anstrengung von leidenschaftlichen und scharf kalkulierenden Entwicklern. Ich bin während der nächsten anderthalb Stunden für dich da. Toll, dass du dich selbstständig für die Entdeckungsreise entschieden hast und mit mir heute hier bist. Mit dieser Entscheidung hast du eine Wahl getroffen. 1,5 Stunden deiner wertvollen Zeit sind im Einsatz. Das ist ein Risiko, denn das Preis-Leistungs-Verhältnis ist noch unklar. Schließ die Augen und such dir eine angenehme Position. Wenn du dich nichts niemandem aussetzt, dann wirst du auch nichts und nichts erfahren, nichts erleben. Wenn man sich selbstständig macht, merkt man hure krass, was man für ein Mensch ist, was man für Probleme hat, was deine Stärken sind. Es ist so ein krasser Spiegel. Und es ist wie du hast all deine Schichten, all deine Mauern, all deine Masken fallen weg und du bist einfach so das pure Du. Und dann, wenn etwas nicht so gut ist, wenn eine Beziehung nicht so wirklich gut ist, dann merkst du es mega schnell, dass es einfach nicht hebt. Ich weiß auch nicht warum, ich hatte sehr wenig Ängste. Vielleicht habe ich mir das auch ein bisschen eingeredet und das verdrängt. Ich dachte einfach, ich war in einem wahnsinnigen Power, Energie, just go, go, go. Und ich sag, alles war möglich. Alles war möglich. Just go, go, go. Alles war möglich. Just go, go, go. Alles war möglich. Just go, go, go. Schau dich nun im Raum um. Wir sind hier im ehemaligen Fabrikgebäude Auer & Co. Aktiengesellschaft, Bedarfsartikel für Chemie und Pharmazie, Glashüttenprodukte. Basta, dai, smettila, lo vedo. Wie an so vielen Industriestandorten im Kreis 5 stempelten hier im Auer und Co. qualifizierte Arbeiter und Arbeiterinnen jahrelang morgens ein und abends aus. Und am Ende des Monats flatterte der Lohnschein ins Haus. Fabriken waren nach innen hin hierarchisch organisiert. Es gab dort die Vorgesetzten, den Meister, die bestimmten, wie gearbeitet werden sollte. Es gab die Maschinen, die auch in einer detaillierten Weise vorgaben, was die Einzelnen zu tun hatten. Innen Disziplin, außen Markt. Man organisierte sich in Gewerkschaften, sang Lieder über den Klassenkampf und Solidarität. Und die Trennung von Arbeit und Freizeit war absolut unantastbar. Die Menschen waren darin von 2 Gewissheiten geprägt. Die der Sicherheit eines Lohns am Ende des Monats und die Gewissheit, keine andere Wahl zu haben. Schau dir die Leute an, die hier arbeiten. Du stehst auf jeden Tag, 7 Uhr musst du die Arbeit sein, nachher hast du um 12 Uhr Mittag und nachher um 1 Uhr geschafft, um 5 Uhr gehst du heim oder besser gesagt, am Montag gehst du ins Training, am 10 Uhr musst du den Mittag. Geh die Treppe runter und gehe aus dem Restaurant raus auf den Fuhrplatz. Geh nun in die Mitte des Hofes, bleib dort stehen und schau mal auf das Gebäude, das wir gerade verlassen haben. Professor Dr. Ulrich Bröckling, ein Kultursoziologe von der Universität Freiburg im Breisgau, meint: Ein Umbruch irgendwo so in den 1970er, 1980er Jahren hat er stattgefunden, wo sich zumindest in dem Ideal, in den Vorstellungen, wie Arbeit organisiert sein soll, nicht unbedingt gleich auch in der tatsächlichen Organisation von Arbeit, aber in den Vorstellungen, wie man effizient, wie man erfolgreich Arbeitsprozesse organisiert, Kritik an Bürokratie, Kritik an Hierarchie, Kritik an starren Formen. Schau dich im Hof um. Siehst du den Tunnel? Geh da mal durch. Die Mitarbeitenden durften und sollten anfangen, unternehmerisch und selbstständig zu handeln. Ein Manifest für ein neues Arbeiten einiger Microsoft-Mitarbeiter aus dem Jahre 2014. Sie nannten es Arbeit, für uns ist unser Leben. Sie nannten es Arbeit, für uns ist unser Leben. Du solltest jetzt das Ende des Tunnels erreicht haben. Du kommst aus dem Tunnel raus und biegst dann rechts ab. In der Ferne siehst du einen Durchgang. Da wollen wir hin. Wir wollen nicht länger am Schreibtisch festgehalten werden, wenn wir doch alles, was wir zum Arbeiten brauchen, in der Hosen- oder Aktentasche mit uns rumtragen. Wir wollen, dass unsere Arbeit sinnvoll ist. Wir hinterfragen Aufgaben und Anweisungen, weil wir nichts tun möchten, was uns nutz- und sinnlos erscheint. Wir wollen unsere Kollegen und Mitarbeiter treffen, auch wenn wir selber zu Hause mit unseren Kindern auf dem Spielplatz oder in der Pause auf der Wiese sitzen. Geh einfach immer weiter in Richtung dieses Durchgangs. Sie nannten es Arbeit, für uns ist unser Leben. Sie nannten es Arbeit, für uns ist unser Leben. Sie nannten es Arbeit, für uns ist unser Leben. Was spricht dagegen, Arbeit und Freizeit, Freizeit und Arbeit miteinander zu mischen und dann produktiv, kreativ und rekreativ zu sein, wenn es möglich oder nötig ist? Am Ende des Durchgangs siehst du links eine Treppe. Geh da hoch. Wir wissen, dass wir uns auch selber ändern müssen. Wir werden dabei kreativer und produktiver sein als unsere Eltern und Großeltern. Sie nannten es Arbeit, für uns ist unser Leben. Sie nannten es Arbeit, für uns ist unser Leben. Am Ende der Treppe gehst du links, in Richtung der Busstation. Ich darf selbstbestimmt handeln. Ich kann mich weiterentwickeln. Ich soll die Augen offen halten. Gehe nun weiter, bis zu deiner rechten Seite ein Fußgängerstreifen kommt. Ich muss Möglichkeiten erkennen und im richtigen Moment zuschlagen. Überquere vorsichtig den Fußgängerstreifen rechts. Muss mich repräsentieren, Dossier schreiben, Webseiten aufschalten, mein Portfolio weiterentwickeln. Siehst du den Brunnen bei der Tramhaltestelle? Dort wollen wir hin. Überquere nun den zweiten Fußgängerstreifen und stell dich neben den Brunnen. Ich kann. Ich darf. Ich soll. Ich muss. Ich kann. Ich darf. Ich soll. Ich muss. Bist du nun unter dem großen Loch? Blicke nach oben. Schauen wir kurz in die Zukunft. Liebe Leute, in 20 Jahren wird jeder zweite Mensch in der westlichen Welt keine feste Stelle mehr haben. Das Leitbild der Zukunft ist das Individuum als Unternehmer seiner Arbeitskraft und Daseinsvorsorge. Extreme Prognosen gehen davon aus, dass jeder dritte Freiberufler im Jahr 2035 ein digitaler Nomade sein könnte. Nicht nur Menschen aus dem Westen, sondern auch aus Entwicklungs- und Schwellenländern. Insgesamt 1 Milliarde Menschen. Der Zukunftsforscher George T. Roos meint dazu: Ich glaube, das fährt jetzt an und fährt langsam an und geht dann plötzlich sehr schnell. Also die Studie, die grosse Aufsehen regt, von der Oxford University, die sagt ja, dass in den nächsten 10 bis 20 Jahren 47% der Jobs im US-Arbeitsmarkt von Maschinen übernommen werden. Was klar ist, ist, dass da wahrscheinlich etwas Grosses auf uns zukommt. Neue Jobs entstehen in der Selbstständigkeit. Und Kreis 4 und 5 sind Orte, an denen ganz viele Sachen entstehen. Und da gehen wir jetzt hin. Wir verlassen nun diesen Ort. Siehst du das Zürich-WC? Geh rechts daran vorbei, Richtung Hauptbahnhof. Du gehst am Selektor-Automaten vorbei und biegst dann sofort scharf rechts ab über die beiden Tramgeleise. Pass bitte auf. Siehst du die Markierungen für Blinde auf dem Boden auf der anderen Seite der Gleise? Sie führen dich zum nächsten Fußgängerstreifen auf deiner linken Seite. Überquere nun vorsichtig diesen Fußgängerstreifen. Auf der anderen Seite folgst du weiterhin der Blindenspur. Beim Schaufenster von Christian Uhren und Schmuck bleibst du stehen. Rund 17% der Schweizer sind laut den offiziellen Zahlen des Bundesamtes für Statistik selbstständig erwerbend. Wenn man die Teil- und Scheinselbstständigen Freelancer dazu zählt, dann sind es inzwischen rund ein Viertel der Schweizer. Allein die Kreativ- und Kulturschaffenden erwirtschafteten zum Beispiel 2013 einen Umsatz von 68,6 Milliarden Franken. Schau mal in das Schaufenster rechts. 68 Milliarden. Damit könnte man hier bei Christian 596.491 Mal eine der teuersten Uhren, nämlich die Rado Switzerland, kaufen. Geh nun rechts in Richtung Langstraße. Du biegst nun links in die Langstraße ein. Bleib auf dem Trottoir und gehe geradeaus. Siehst du den Piercingladen links? 65 Franken. 68 Milliarden. Man könnte einer Milliarde Menschen ein Piercing machen. Oder allen Bewohnern aus Kreis 4 und 5, nämlich 40.000 Menschen, für 56 Jahre das Grundeinkommen von 2.500 Franken ausbezahlen. Die Zukunft kommt, dies ist sicher. Und dann wird es hier ganz anders aussehen. Welcome to Zurich. Zurich. Zurich. Zurich. Zurich. Zurich. Jeden Tag lassen sich hier jetzt neue Geschäfte, Cafés, Büros und Denkorte entdecken. Die Stadt Zürich wird das neue Silicon Valley sein. Ein industrieübergreifender Cluster für digitale Wirtschaft. Zürich auf dem Weg zum Sternenstaub der Digitalisierung. Zürich als Transformator und Selbstverwirklichungsmaschine. All diese 80er-Jahre-Läden werden weg sein und Platz machen für trendige Shops, Offices, Ateliers, Hubs. Du gehst nun vorbei an Werners Headshop. Siehst du die Verlierer hinter dem Brunnen auf den Bänken sitzen? Hier rechts werden Start-up Kick-Off Days veranstaltet. Und da links in dem Gebäude wird sich die Elite der globalen Wissensarbeit treffen. Frau Anna Schindler von der Stadtentwicklung Zürich. Zürich ist eine Innovationsstadt par excellence. Die ETH ist natürlich ein Innovationshub sondergleichen. Zürich ist ganz stark im IT-Bereich. ganz stark Fintech kommt langsam, aber in diesen in den Clustern im Kreativwirtschaft, IT-Bereich, Finanzwirtschaft natürlich, sämtliche Finanzdienstleistungen, die aber auch schon sehr innovativ sind, der Präzisionstechnologie ist natürlich ganz stark. Du solltest nun die Josefstraße überquert haben. Es sind sehr spezialisierte, sehr hochstehende Innovationsfelder, glaube ich. Aber ich würde sagen, Sachen Innovation ist gehört zu den besten 10 Städten wahrscheinlich der Welt. Stell dir jetzt die neuen Bewohner der Langstraße vor. Sie sind hip. Schau, wie sie angezogen sind. So ein bisschen hippie, so ein bisschen easy und doch unglaublich ambitioniert. Sie tragen ja auch keine Anzüge mehr, sondern Bart, Ponyfrisuren, Trainingsanzüge mit großen Typo-Aufdrucken. Oder sind auch mal völlig unauffällig. Sie tragen Flipflops in ihren neuen verglasten Büros, welche aussehen wie Künstlerateliers. Schau sie an. Sie sind Digital Nomads, Digital Natives, Digital Immigrants. Du solltest nun auf der Höhe vom New Point sein, gegenüber vom McDonald's. Der McDonald's wird natürlich hier bleiben, aber sein Angebot wird sich ändern. Denn die Bewohner hier ernähren sich bewusst. Vegan, glutenfrei, freegan, regional, Flexitarier, Rohkost. Sie fischen, jagen, haben einen Bezug zur Natur, eine Balance zwischen digital und analog. Das ganze Essensangebot hier wird sich ändern. Siehst du den gelben Briefkasten vor dir? Überquere diese Straße und geh dann links. Du folgst dieser Straße bis zum zweiten Haus rechts. Da bleibst du stehen. Du solltest nun vor dem Sazu stehen. Schau durchs Schaufenster hinein. Wir sind an der ersten Station unserer Entdeckungsreise. Wir befinden uns hier vor Tiffany's Saft Bar Sazu. Schau dir das Logo an. Blicke durchs Schaufenster. Siehst du die Kissen? Sieh dir die Einrichtung an, den Tresen, die Maschinen, die Schilder. Siehst du die Tafel rechts, an der die Namen der Smoothies stehen? Lies die Namen. Riech mal. Riecht es hier nicht nach frisch gepresster Orange? Koriander, Ingwer, Limette, Mandelmus, Avocado, yum. Tiffany ist um die 30 Jahre alt. Vor 2 Jahren hat sie sich entschieden, ihre Leidenschaft zu ihrem Beruf zu machen. Und ich wollte die weiterhin einfach so ein bisschen etwas machen, zum Geld verdienen, wo mir nicht so wirklich Spass macht. Oder wollte ich etwas kreieren, was ich eh gerne mache. Ich bin eh so ein kreativer Mensch. Aber ich tue gerne Sachen von nichts gestalten. Ich schaue mega gerne so etwas an, ein Bild von mir, das ich gemalt habe, oder ein Lied. Und ich schaue es an und ich so, hey, das war vor einem Monat gar nicht da gewesen. Und ich habe es wirklich so aus nichts gemacht. Ich glaube, ich hatte so wie so eine Quarter-Life-Crisis gehabt. Was wollte ich für meine Zukunft? Wollte ich weiterhin einfach ein bisschen Jobs machen oder etwas, wo ich stolz drauf bin, wo mich glücklich macht? Ich kann, ich darf, ich soll, ich nicht. Erfolgreich. Wir verlassen jetzt Tiffany und gehen zurück Richtung Langstraße. Geh nun wieder in die Richtung, woher du gekommen bist. Vorne, beim gelben Briefkasten, gehst du links. Folge dann weiter dem Verlauf der Langstraße. dass Arbeit nicht nur etwas ist, was mir von außen als Pflicht auferlegt ist, wo von außen mir gesagt wird, was ich tun muss. Arbeit, in der ich als ganzes Subjekt involviert bin, mit meinen Gefühlen, mit meiner, nicht nur mit meinen kognitiven Fähigkeiten oder mit meinen manuellen Fähigkeiten, sondern als ganze Person, mit meinem äußeren Erscheinungsbild, mit meinen kommunikativen Fähigkeiten, diese Versprechen, wenn du dich ganz auf deine unternehmerischen Qualitäten besinnst und das zu stärken versuchst, dann kannst du erfolgreich, glücklich, gesund, reich werden. Geh vor bis zum Rotlicht vor der Unterführung. Zehn, neun, acht, sieben, sechs, fünf, vier, drei, zwei, eins, null. Let's move! Gehe geradeaus über den Fußgängerstreifen Richtung Unterführung. Vorsicht mit den Autos. Gehe dann in Richtung Unterführung. Hörst du den Rhythmus? Selbstbewusstsein. Eigeninitiative. Selbstbestimmung. Selbstwirksamkeit. Selbstbedienung. Selbstbefriedigung. Selbstbedienung. Selbstbefriedigung, Selbstentfaltung, Selbstverwirklichung. Eigenständigkeit. Eigeninitiative. Eigeninteresse, Eigenzeit. Eigenverantwortung. Eigenschöpfung, Eigenwärme, Eigenzeit, Eigenzeit. Du solltest jetzt ungefähr in der Mitte des Tunnels sein. Ich kann. Ich kann. Ich kann. Ich darf. Ich darf. Ich darf. Ich soll. Ich soll. Ich soll. Ich muss. Ich muss. Rolf Vierli, Mr. Langstraße, weiß es. Wenn du dich nichts, niemandem aussetzt, dann wirst du auch nichts, nie, nichts erfahren, nichts erleben. Probier es einfach, du verlierst nicht viel. Ich kann, ich darf, ich soll, ich muss. Achtet, erfolgreich. Geh nun vor bis zum Rotlicht an der Kreuzung. Schau mal nach links auf das graue Gebäude neben dem 25 Hours Hotel. Also Google zieht dorthin, weil es bestens erschlossen ist. Google zieht dorthin, weil rundum natürlich eine attraktive Stadt ist mit Wohnraum, wobei der Wohnraum ist ja eigentlich fast überall in der Stadt mittlerweile attraktiv, weil so viel geschieht, aber mit Bars, mit Restaurants, mit Freizeitangeboten. Natürlich ist Google natürlich ein ganz, ganz tolles Signal. Auch was ein Riese wie Google alles anzieht an Startups, an Zulieferern, an all den Dienstleistungen rundum. Du bist nun an der Kreuzung Lagerstraße-Langstraße angekommen. Überquere nun vorsichtig die Straße zur Ole Ole Bar und biege links in die Lagerstraße ein. Folge dem Trottoir bis vor das Pflegeheim Erlenhof. Die Dies ist die Kreuzung, wo die Europaallee mit ihren zukünftigen 5000 Google-Mitarbeitern und die Langstraße und ihre vielfältigen Figuren aufeinandertreffen und wo es eine dauernde Spannung geben wird. Bist du jetzt beim Pflegeheim Erlenhof angekommen? Geh noch ein Stück vor, bis du eine gute Sicht auf das graue Gebäude gegenüber hast. Bleib dann stehen. Wir sind jetzt bei Bruno angekommen, Bruno Deckert. Und was du vor dir siehst, ist sein neuestes Projekt. Kosmos. Du siehst vier Gebäude. Schau dir das kleinste, welches am nächsten bei uns steht, an. Das mit den drei Stockwerken. Am Anfang hat sich Bruno eigentlich immer gegen die Selbstständigkeit gesträubt. Sein Vater war selbstständiger Architekt gewesen und klein Bruno hat immer nur seinen Rücken gesehen und der Rücken saß am Schreibtisch. Jetzt wollen Bruno und Samir hier einen Traumort schaffen. Schau mal. Im Erdgeschoss ein Bistro, Bars, Kinos und Säle für Vorträge, Konzerte, Comedy, Kabarett und Tanz. Und im Obergeschoss ein Kulturwarenhaus mit Büchern, Kunstobjekten, Lesungen, politische Debatten und Performances. Alles auf 5000 Quadratmetern. Kosmos ist ein enorm ambivalentes Projekt. Es gibt Leute, die sagen, sie würden nie an diesem Ort etwas machen, oder? An diesem Symbol des Kapitalismus hier, die Europaallee, wo sich die SBB und der Bund eine goldene Nase verdient, oder? Und wir haben gesagt, nein, wir möchten tatsächlich dort hineingehen und uns mit diesen Fragen befassen. Wir gehen jetzt weiter. Folge der Lagerstraße Richtung Hauptbahnhof. Ambivalenzen, Ambivalenzen. Businessallee und Rotlichtquartier. Businessallee und Rotlichtquartier. Geist und Geld. Und Geld. Geist und Geld. Kommerz und Idealismus. Idealismus. Verwaltung und Kreation. Achte dich auf die Entwicklung der Europaallee. Siehst du die fertigen Gebäude weiter vorne? Die Läden links? Verwaltung. Und Kreation. Sicherheit und Risiko. Sicherheit und Risiko. Diese Verbindung von Kalkül und Leidenschaft. Diese Kombination von diesem Existenziellen, diesem Leidenschaftlichen und auch diesem Berechnenden. Also ich habe das sehr gerne. Ich glaube einerseits, dass diese Mischung wahrscheinlich nötig ist, um unternehmerisch erfolgreich zu sein. Und unternehmerisch erfolgreich zu sein heißt ja, überhaupt die Projekte, die du hast, realisieren zu können. Du erreichst nun die Tellstraße. Bleib hier an der Ecke stehen. Hinter dir die Vergangenheit, vor dir die Zukunft. Es braucht dieses hybride Konstrukt, braucht es einfach. Warum erzähle ich jetzt das? Wegen dem Existenziellen. Weil ich überzeugt bin, dass das Unternehmerische immer einen existenziellen Anteil hat. Da denke ich, ist Zürich tatsächlich ein sehr innovatives, lebendiges und auch kreatives Pflaster. Zwischen Innovation und Kooperation. Eben, nicht pur wie Berlin, sondern teuer, aber mit sehr viel Dynamik. Du gehst nun rechts weiter, entlang der Tellstraße. Zürich, Zürich, Zürich. Du bist nicht Berlin oder ein Quartier, das aufheult vor Zorn und Wut. Zu schön ist dieser Nieselregen, dieser Aufwind von Gerüchen und Gedanken. Wir sind alle aufgewertet. Wir sind so neu, dass keiner uns entdeckt. Die Feinde sind eingemietet. Sie sind im eigenen Bett. Du erreichst jetzt die Militärstraße. Überquere diese vorsichtig und geh dann rechts. Es ist ein täglicher Kampf um Aufmerksamkeit. Ein Krieg mit multiplen Gegnern. Sie greifen von überall an. Von vorne, von hinten, von der Seite, von innen. Anonymo, der Gastronome, weiß, von was er spricht. Ich kann nicht viermal in der Woche an der Front sein und bloß muss ich schauen, dass der Laden weiterkommt. Weil wenn du an der Front stehst, ich meine, das ist schon unser Ding, hey, wir wollen den Laden repräsentieren, viele Leute kommen wegen uns. Falls du keinen Platz hast auf dem Trottoir, fahre die Ellbogen raus. Gehe immer geradeaus, weiter Richtung Langstraße. Man ist ein wandelndes Logo. Man verkörpert eine Ästhetik des Redens, des Gehens, der Mimik, der Affekte. Wenn man jemandem auf der Straße begegnet, entscheidet dein Gegenüber in einer Dreiviertelsekunde, ob er einen mag oder nicht. Diese Entscheidung sollte man nicht den anderen überlassen. Es geht darum, die Zeichen zu verstehen und sie in deinem Sinne anzuwenden. What do I stand for? Jessica Bugmann, eine erfolgreiche 31-jährige Friseurin, weiß, wie wichtig das ist. Man ist auch auf privaten Anlässen eine Markenbotschafterin. Ja, aber gleich noch möglichst locker. Also nicht so verbissen, den Kunden suchen, sondern mehr einfach wie präsent sein. Siehst du links vor dir den Coiffeurladen? Brauchst du vielleicht bald eine neue Frisur? Ich kann, ich darf. Ich soll. Virusgefahr, Achtung, Virusgefahr. Bist du nun an der Kreuzung Militär-Langstraße angekommen? Schau dir all die Selbstständigen hier an. Siehst du auf der anderen Straßenseite den Kleiderladen Marco Di Renzo? Wir bequeren jetzt den Fußgängerstreifen und gehen dahin. Sei vorsichtig. Bist du nun auf der anderen Seite angekommen? Bleib hier stehen. Sieh dir das Schaufenster von Marco Di Renzo an. Brauchst du nicht ein paar neue Schuhe? Es kostet doch gar nicht so viel hier. 50% Ausverkauf. Siehst du die Schrift oberhalb der Eingangstüre? We love to dress you. Auch hier wird Liebe verkauft. Schau durchs Schaufenster. Siehst du irgendwo Marco Di Renzo? Wenn ich in der Logik von Wettbewerb denke, ist jeder andere erstmal Konkurrent. Ich muss billiger sein als die Konkurrenz, ich muss besser sein als die Konkurrenz, ich muss schneller sein als die Konkurrenz, ich muss findiger sein, muss bessere Ideen haben als die Konkurrenz. Also ein enormes Maß an Flexibilität, ein enormes Maß auch an Unsicherheit, also auch ein hohes Maß an Unruhe. Das reicht nicht einfach gut zu sein, sondern man muss besser sein. Wir verlassen nun diesen Ort. Orientiere dich. Siehst du das Hotel Rothaus? Geh darauf zu und dann biege rechts in die Sielhallenstraße ein. Du darfst einfach nicht stehen bleiben. Du musst immer vorwärts machen. Immer vorwärts machen. Du darfst einfach nicht stehen bleiben. Immer vorwärts machen. Du darfst einfach nicht stehen bleiben. Geh nun rechts in Richtung Denner. Du darfst einfach nicht stehen bleiben. Immer vorwärts machen. Ich liebe Konkurrenz. Ich finde Konkurrenz sehr gut. Sie geben mir neue Ideen, sie zeigen mir manchmal, was ich nicht möchte. Vorwärts. Immer vorwärts. Ja, Konkurrenz, wie sagen wir denn, beflügelt die Wirtschaft? Ja, kommt gerade etwas Neues auf, dann wandern die Leute weiter. Du musst einfach wirklich schauen, dass du immer am Ball bleibst. Sie nannten es Arbeit, für uns ist unser Leben. Sie nannten es Arbeit, für uns ist unser Leben. mal hier links, Rockstar. Könntest du dir vorstellen, hier zu arbeiten? Geh vor bis ans Ende des Gebäudes und biege links ab. Und ich meine, ich finde es schön. Hey, wenn man sich selbstständig macht, sieht man einfach in unserem Umkreis, plus minus in unserem Alter, 30, 34, 35, ja, ich kann jetzt auch immer mehr überlegen, selbstständig zu machen. Und das ist auch mega lässig. Ich meine, Konkurrenz ist super. Ja, man schläft nicht ein. Du solltest nun am Ende des Gebäudes sein. Biege nun links in diese kleine Straße ein. Ich glaube, ich habe ein Virus. Moment, ich muss mal kurz ein Cleansing sehen. Ah, voilà, ich bin wieder für Sie da. Ich muss diese Traffic-Analyse finden. Irgendwo ist sie mir eingraviert. Warte mal hier. 1.764.586 Downloads. 97.686 Kommentare und Besprechungen. 2.346 installierte Updates. Überquere nun die Rolandstraße. 239.560 gefällt mir Eingaben. Weitergehen auf der Nietengasse. Erfolgsbilanz positiv. Bist du jetzt an der Kreuzung Nietengasse-Dienerstraße angekommen? Wir überqueren diagonal die Straße. Am Ende der Straße biege links ab und dann gehst du rechts um die Ecke. Vacaciones, sí. Ay, sí, una cerveza. Ja, ich darf, ich soll, ich muss, ich kann, ich darf, ich soll, ich muss, ich darf, ich soll, ich muss. Like everything needing to be efficient. I don't enjoy it anymore. It's more about the Ziel. Biege bitte nun rechts ab und dann gleich wieder links. Ich muss 7 Kuchen machen und ich muss es heute machen und ich mache es jetzt einfach und ich bin es eigentlich gar nicht mehr am geniessen. And I really don't like that. Everything is about being fast, about being efficient, getting things done. Jetzt einfach geradeaus laufen. It's crazy because I used to be completely the opposite. Warum schaufle ich all die Updates in mich hinein? Du weißt doch, Robin. Du hast eine künstliche Intelligenz. Sie ist künstlich und trotzdem intelligent. Ich darf, ich soll, ich muss. Ich kann. Das System hat sich zurückgesetzt. So, geh nun geradeaus über die Hochstraße in die Bäckeranlage hinein. Thank you. Bist du auf dem Kies angekommen? Geh nun geradeaus über den kleinen Hügel vor dir. Siehst du die Pferde? Geh zu den Pferden. Du darfst dich jetzt auf die Wiese setzen oder liegen oder dir eine gemütliche Bank suchen. Wir haben eine Pause verdient. Fühle die frische Luft. All dieses Grün. Jetzt entspannen. 1, 2, 3, 4. Entspannung. Schließ die Augen und such dir eine angenehme Position. Hallo, ich bin Robin von Arbeit 4.5. In den nächsten Sekunden führe ich dich sanft in einen wunderschönen Zustand von Hypnose und danach begleite ich dich behutsam wieder in dein Alltagsbewusstsein zurück. Effektives Entspannen. Atme jetzt mal richtig ein. Halte die Luft für ein paar Sekunden an. Beim Ausatmen spürst du deine Hände. Beim nächsten Ausatmen entspannst du deinen Körper, deinen Geist und dein Gemüt so tief du kannst. Stell dir vor, du hältst dein wundervolles Gehirn in deinen Händen. Spüre sein Gewicht. Betrachte dir seine außergewöhnliche Form. Ist es nicht fantastisch? Auch dein Gehirn braucht Bewegung und Stretching. Lifelong Learning. Ergreife nun den vorderen Stirnlappen und hinten die Amygdala und ziehe es sanft auseinander. Frische Gesichter hier zu sehen. Ganz entspannt siehst du aus. Toll! Hallo, ja, ich bin Quinn. Ziehe es noch mehr auseinander, um aufgestaute Energien sanft zu lösen. In meinem Creative Personality Workshop geht es um dich, deine berufliche Vision. Sehr gut. Und noch ein bisschen. Gut. Ich helfe dir, dir selbst zu helfen. Damit dein Startup nicht zum Give-up wird. Damit dein Startup. Jetzt massiere die seitlichen Lappen mit sanftem Druck. Hey Leute, alles ist möglich. Ah, tut das gut. Die Zukunft ist eine weiße Leinwand. Ich weiß ja nicht, wie es euch damit geht, aber ich lasse da niemanden einfach so drauf rumpinseln. Das will ich schon lieber alleine machen. Aber wovon hängt meine Karriere als Selbstständiger ab? Ja, du sagst in diesem entspannten Zustand, in dem du jetzt bist, ist dein Unterbewusstsein offen und sensibel für das, was ich dir sagen will. Selbstständig interpretiere ich als ständig sich selbst. Die Hinweise, die ich dir gebe, sind zu deinem Vorteil. Und deswegen leitest du sie direkt in dein Unterbewusstsein und erlaubst diesen Wörtern dort dein Denken, Fühlen und Verhalten zu beeinflussen. Authentizität! Wiederhole meine Worte so gut es geht. Ich kann. Ich darf. Ich soll. In mir hat sich etwas angestaut. Über längere Zeit. Ich kann. Ich entscheide mich mal ausnahmsweise, jemandem wirklich zu sagen, was Sache ist. Ich muss. Ich darf. Ich darf. Ach, endlich ist es raus. Ich spüre diesen Schauer der Ehrlichkeit in meinem ganzen Körper. Und ich weiß, ich werde meinen Einsatz wieder zurückerhalten. In 1. Atme jetzt mal richtig ein. 2. Fühle die Energie in jeder Zelle deines Körpers. 3. Wege langsam die Füße. 4. Ein- und ausatmen. Und 5. Öffne die Augen. Geistig wach. Vollkommen erfreut. Existenzängste sind normal. Ja. Sozusagen unser Urzustand. Es geht darum, wie man mit der Angst Samba tanzt, ja? Sie für unsere Zwecke instrumentalisiert. Okay, Leute. In meinem Workshop werden wir mit unserer ganzen Persönlichkeit tanzen, ja? Uns auf diesen Tanz einlassen. In einem wunderschönen Landhaus in der Toskana. 2 Wochen lang. Wir bauen zusammen dein Fundament und dann, Bursche, dann wirst du so richtig abheben, durchstarten und es so richtig krachen lassen. The Creative Personality Workshop. Du brauchst nur dich. www.quinwinsituations.com oder besuche mich auf ricardolino.ch. Ich kann, ich darf, ich soll, ich muss, ich kann, ich darf und immer schön authentisch bleiben. Ich kann, ich darf, ich soll, ich muss, ich darf, ich kann, ich soll, ich muss, ich kann. Hey Leute! Wir verlassen nun diesen Ort. Gehe nun den gleichen Weg zurück, wie du hergekommen bist. Einfach dranbleiben und versuchen, das Beste zu geben. Rechts in die Hohlstraße ein. Lebendig. Wir gehen jetzt durch den Skatepark. Folge dem Flow. Örtlich flexibel, zeitlich flexibel, organisatorisch flexibel, finanziell flexibel. Flexible Karrieren. Flow flexible. Ja, die Deadline ist eine Lifeline. Shit you love and get your fucking portfolios ready. Bist du jetzt an der Kreuzung Hohlstraße-Herbertstraße angekommen? Schau das Eckgebäude vor dir an. Komm näher. Guck durch das Schaufenster. Hier sind wir bei Anisha Rayani, die ihre Vision einer anderen frühkindlichen Bildung Wirklichkeit hat werden lassen. So entstand die Kita Playground. Dies ist nur ein kleiner Teil von Playground. Wenn du jetzt nach rechts schaust, siehst du 2 Gittertore und dann ein Backsteingebäude. Schau dir dieses Gebäude an. Der große Playground ist nämlich hier drin und füllt den gesamten ersten Stock aus. Hinter dem zweiten Gittertor siehst du die Kinderwagenparkplätze. Denn pro Tag sind hier ca. 70 Kinder präsent und Playground beschäftigt satte 45 Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen. In dem großen leeren Raum hat sie sich selber, wie Anisha sagt, einen Spielraum, einen Playground kreiert. Der Ort ist ein Ort, der Herzlichkeit und Wärme ausstrahlt. Der Ort soll ein Ort sein, wo ganz viele verschiedene Sachen möglich sind. Es soll ein Ort oder ist ein Ort, der sich laufend verändert. Also nicht sparen an Qualität, das beginnt vom Essen, von Löhnen. Ich habe auch keinen Gewinn, also jeder Gewinn, den wir gemacht haben, geht direkt zurück ins Unternehmen. Also meine Strategie war am Anfang sehr viel investieren an Zeit, an Liebe, an Vision, an Innovation. Also nicht warten, bis das Geschäft läuft und dann Innovationen. Es braucht aber sehr viel Mut und Risiko. Gehe nun weiter entlang des Backsteingebäudes am Elektroladen Pusterla vorbei. Also ich habe von Anfang an versucht, das Maximum den Kunden zu geben. Sei nicht geizig. Wir biegen links in die Kernstraße ein. To do. Nicht auf andere Leute hören. Don't do that. Aber selbst kritisch und offen sein für was kommt, aber nicht auf andere Leute hören. Sei visionär. Think bigger than it's possible. Und mach's mit Herz. Werde nicht selbstständig, um Geld zu verdienen, sondern werde selbstständig, weil du etwas verändern möchtest, weil du etwas kreieren möchtest, weil du etwas geben möchtest, anbieten möchtest. Schau, dass du psychisch und physisch gesund bist. Schau, dass du von Anfang an nicht zu exzessiv bist oder dass du das ab und zu durchbrechen kannst. Und schau, dass du gute Leute um dich hast, die dir auch Kritik geben können oder auch mal sagen können, so, jetzt ist fertig, kannst du auch mal über etwas anderes reden? Ja, vergiss nicht, dass es Abstand hat. Vorbei an der Kernbar siehst du Love and Passion. Gehe weiterhin geradeaus durch das kleine Gässlein. Hier wird das älteste Gewerbe der Welt betrieben. Okay. Das Programm hat sich aufgehängt. Siehst du das Potenzial, welches in diesem Gässlein steckt? Überquere am Ende des Gässleins die Straße und gehe links. Man soll ein innovativer Forscher sein, man soll gleichzeitig ein enthusiastischer Lehrer sein, man soll also auch noch ein Wissenschaftsmanager sein. Das kann niemand gleichzeitig alles auf allen diesen Registern brillieren. Wenn es gut geht, schafft man anderthalb. Es bleibt immer noch etwas, es bleibt immer Defizitgefühl, es bleibt immer etwas, was noch nicht in dem Maße erfüllt wird, wie man es glaubt, eigentlich zu sollen. Es ist einfach recht schwierig, weil man kann es vielleicht vergleichen mit so ein Baby bekommen. Oder vielleicht, es ist sogar schlimmer. Du lebst wirklich nur fürs Geschäft. Und du denkst nur über das Geschäft. Es ist einfach so das Wichtigste, dass das gut kommt. Bei der nächsten Straßenecke biegst du rechts ab und gehst dann immer weiter geradeaus. Gehe weiter geradeaus und überquere nun vorsichtig die Rolandstraße. macht gut. Virenschutz-Update nicht erfolgreich. Also man ist freiwillig bereit, so viel zu leisten, um den nächsten, das nächste Projekt zu akquirieren oder den nächsten Auftrag oder die nächste Tätigkeit. Man ist so übermotiviert, dass man alle Ressourcen nimmt und das macht. Unbedingt. WhatsApp-Nachrichten? 129.876 Updates-Anfragen ohne Beantwortung? Bitte geradeaus an der Barriere vorbeigehen. Neue Anfrage für die Führung morgen. Aktualisieren und lösen. Google, Facebook, das Rio de Janeiro, Honolulu und Katzenvideo. Nächste Führung planen. Bitte überquere die Straße und geh durch das kleine Gässchen weiter. Das ist ein bisschen Konflikt, weil das Handy für mich beides ist. Oder es ist einerseits ein privates Unterhaltungsmittel, auf der anderen Seite sind eben auch betriebliche E-Mails und dienstliche Dinge da drin, professionelle Dinge. Bis ich einen Warnschuss bekomme von meiner Frau, sag, mach mal das Handy aus. Bitte geh jetzt über die Straße. Einmal über die Militärstraße gehen, bitte. Zum Honda-Schaufenster. Sei vorsichtig beim Überqueren. Bleibe dann stehen. Beim Honda-Schaufenster. Because my social life was completely destroyed. So I would meet my friends because in my head it was efficient for my work. Ich bin wirklich so eine Maschine geworden. Ich bin wirklich so eine Maschine geworden. Wie dann so nach dem Schaffen bin ich die Heime gekommen, habe angefangen zu kochen. Für mich wirklich so Arbeitstag fertig. Aber dann habe ich so beim Umrühren von der Suppe, habe ich so jede Umrührung zählt. 1, 2, 3, 4. Und plötzlich ich so, and I'm like, wieso mache ich das? Maschine wurde. Gehen wir rechts Richtung Kabarett. Maschine wurde. Und stopp! Kurz vor dem Kabarett bitte links einbiegen. Bitte Update installieren. Bitte updaten. Stopp! Schließ die Augen und nun bleibst du stehen. Wir leben umgeben von einem Nebel. Einzelne Sterne leuchten auf. Wir jagen die Irrlichter. Die kleinen Füße versinken im Schnee. Die Erinnerung ist uns abhanden gekommen. Auf einem vivaldischen Gemüsebouquet liegt die blanke Einsamkeit. Er sollte das alles gar nicht hören. Der Nebel ist nur Rauch. Es gibt weder ein Feuer noch einen Grund. Jeder Download ist ein Nicht-Existenzbeweis. Eine schwarze Dame steht an meiner Tür. Oder ist es ein Hund? Bindet mir meine eigenen losen Kabelenden um den Hals. Ich bedanke mich mit einem Sticker. Unter uns ewige Leere, ewiger Abgrund. Die Füße baumeln im Nichts. Es gibt keine echte Verbindung. Wir haben uns abgehängt. Bitte biegen Sie links in die Militärstraße ein. Sei dir bewusst, dass Selbstständigkeit keine Freiheit ist, wie vielleicht viele denken. Ich bin noch nie so viel am Arbeiten gewesen. Ich hatte noch nie so wenig Flexibilität. Ich habe noch nie so wenig Ferien gehabt. Biegen Sie links in die Langstraße ein. Ich habe gemerkt, dass mit der Wahnsinnenergie dann auch eine Müdigkeit kommt. Auch erschöpft. Und eben von diesem Extrem ich wieder eine Mitte finden muss oder darf. Gehe nun vor bis zum Rotlicht und bleib dann an der Kreuzung stehen. Also diese Ängste kommen dann, sie sind alt zum Teil, aber sie bekommen dann wie Raum und kommen dann nochmals und werden sichtbar, was vorher verdrängt worden ist. Sehen Sie sich um. Langstraße, die Ole-Ole-Bar, 25 Hours Hotel, die Europa-Allee. Überqueren Sie nun den Fußgängerstreifen und gehen Sie auf den Tunnel zu. Für den Abend empfehlen wir Diphenhydramin, Doxylamin, Lorazepam, Zopiclon, Oxazepam für den tiefen, gesunden Schlaf. Sie bewegen sich auf einen Tunnel zu. Vorsicht! Sie bewegen sich auf einen Tunnel zu. Und für den Morgen empfehlen wir Ritalin, Kaptagon, Kokain, Lithium oder Demesta mit einem feinen Gipfeli für aufgeweckte Stunden. Achtung, Achtung! Sie bewegen sich auf einen Tunnel zu. Du, man sagt ja viel mal, wenn du voll im Stress drin bist, in dem Tunnel, sage ich so, von der Arbeitswelt, und dann plötzlich merkst du, jetzt kann ich endlich runterfahren, dass dann alles plötzlich so ein bisschen quittig zurückkommt. Ausschalten. Herunterfahren. Inaktivität. Gehe immer weiter geradeaus bis zum nächsten Rotlicht. Ja, also was ich halt mega schade finde, ist wirklich, dass ich dann ab und zu finde, hey, ja komm, ich mache jetzt etwas ab. Nehme mir den Abend frei, aber ich hocke dann dort und denke die ganze Zeit das Geschäft. Das ist super schade. Keine Update. Keine Synchronisierung. Keine Aktualität. Bei der Ampel angekommen, überquere nun den Fußgängerstreifen vorsichtig. Auf der anderen Straßenseite beginnt eine weiße Blindenspur am Boden. Folge dieser und gehe dann rechts auch über den zweiten Fußgängerstreifen, welcher dich zur Zollstraße führt. Ich falle aus der Form. Bleib an der Ecke Zollstraße-Langstraße stehen und schau zurück zum Tunnel. Ich merke einfach seit ein paar Monaten, einfach, dass ich bin nicht wirklich da bin. Also die Leute können mir reden. Und mir haben das die Leute schon gesagt, also gute Freunde, dass man das Gefühl hat, mich interessiert ein Scheissdreck, was die Leute mit mir reden. Und es ist überhaupt nicht so. Geh nun weiter auf der Zollstraße Richtung Hauptbahnhof. Das kann auch sich selbst gegenüber heißen. Also wenn ich mich so verausgabe, dass ich mit Mitte 40 tot vom Stuhl falle, dann bringe ich ja keinem was. Weißes Rauschen auf dem Bildschirm. Na, es zerrt. Es zerrt. Monotones Surren. Bedeutungslose Zahlen. An der Straßenecke biegst du links in die Mattengasse ein. Professor Dr. Theo Wehner von der ETH Zürich. Also der Fehler ist eine Zielverfehlung. Dort habe ich das Ziel, was ich gewünscht hatte, geplant hatte, wie gut auch immer, eigentlich verfehlt. Wenn ich Schiffbruch erleide, also wenn ich auf die Sandbank laufe, im wörtlichen Sinne mit meinem Schiff, dann erreiche ich nicht irgendeinen Hafen, sondern gar keinen, geschweige denn den, den ich angesteuert habe. Scheitern unterbricht das, was ich vorhatte. Überquere die Neugasse und gehe dann weiter immer geradeaus. Das Scheitern kommt vom Scheit, ein Holzscheit. Man spaltet Holz und das ist ein Holzscheit. Und die Schiffe, die Schiffbruch erlitten, scheiterten. Das waren früher die Schiffe, die Schiffbruch erleiden konnten. Und es ist erst seit höchstens 200 Jahren so, dass auch Menschen scheitern können, dass Projekte scheitern können. Ein Lebensentwurf vor 500, 600 Jahren hatte niemand einen individuellen Lebensentwurf. Das regelte der Kosmos, das regelten die Götter. Und folglich konnten Menschen auch nicht scheitern. Ich höre einer guten Freundin zu und merke, ich muss mich extrem anstrengen, für sie da zu sein und empathisch zu sein. Und es geht nicht um Playground, sondern jetzt geht es um das Gegenüber und dieser Tunnelblick, der sehr sinnvoll ist, wieder weg, also aus diesem Tunnel zu kommen und wieder so die Vielfältigkeit vom Leben wahrzunehmen. Neben dem Denner gerade vor dir siehst du einen Durchgang. Überquere nun die Josefstraße und gehe da hindurch. Ob ich Stimmen höre? Nein. Hören Sie Stimmen? Eben. Ah, doch. Marilyn Monroe ist da. A career is wonderful, but you can't curl up with it on a cold night. Karriere ist etwas Herrliches, aber man kann sich nicht in einer kalten Nacht an ihr wärmen. Folge weiterhin der Mattengasse. Robin. Meine Robin, komm zu mir. Ich küsse dich auf die Stirn. Ja, ich habe jetzt eine Stirn. Ich bin meine Stirn und mein Kuss. Dieses hohe Maß an Unsicherheit hat paradoxerweise, und das ist alles andere als schön zu reden, aber es hat auch diesen entlastenden Punkt, weil ich es gar nicht richtig machen kann, weil es nicht den One Best Way gibt, kann ich es eben auch gar nicht ganz falsch machen. Du gehst immer weiter geradeaus. Ungewohnte Fragen. Digitale Empfindsamkeit. Ich habe in letzter Zeit habe ich schon ab und zu mal gedacht, der Kopf hat Tori, wäre doch einfach ein Angestellter. Kontinuität. Weitergabe. Du näherst dich nun der Limmatstraße, biege dort rechts ab und gehe weiter in Richtung Hauptbahnhof. Man kann es ein Leben lang leben und darüber hinaus einen Wert vermitteln, der noch für nachfolgende Generationen irgendwie zur Verfügung steht. Finanziell wird das heißen, man kann auf gesund auf eigenen Beinen stehen und man kann auch den Kindern noch ein bisschen stark übergeben. Und man kann ihnen gegenüberstehen und sagen, wir haben diese Welt nicht versaut. Ist schwierig, das zu behaupten, aber das ist da guten Gewissens ethisch. Seltsam. Ungewohnte Fragen. Robin sieht das und Robin sieht das. Ich habe einen Traum von einer eigenen Familie. Ich bin kinderlos. Gehe vor dem Rotlicht links über den Fußgängerstreifen. Treiben lassen. Unbekümmertes Dasein. Geh nun immer geradeaus auf dieser Straße. Also einfach das guten Tag sagen, so das Strahlen in den Gesichtern, das so, wie geht es heute? Und ich träume nach wie vor von diesen Momenten. Also es halt gestern war wieder ein wunderschöner Abend. Das ist so wie ein Traum, du siehst es auf die Sehnsucht natürlich bei mir. Nach einem Gericht, nach einer Welt, wo man sich halt begegnen kann ohne Angst. Konkrete Dinge. Zusammen teilen. Gehe geradeaus bis ans Ende der Straße. Wenn immer alles gelingt, den Göttern gelingt immer alles. Deshalb sind sie auch nicht lernfähig, deshalb sind sie Götter. Aber wir, dem Idioten gelingt leider nichts. Das ist das Umgekehrte. Das ist die andere tragische Seite. Aber wir sind zwischen den Idioten und den Göttern, sind wir Menschen angesiedelt. Und deshalb müssen wir mit den Dingen umgehen. Woher wir kamen, wohin wir gehen. Errare humanum est, das Irren ist menschlich, das war eine Auszeichnung der Philosophen vor dem Rest der anderen belebten und unbelebten Natur. Wir können irren. Und das ist eine Form von Freiheit. Wie kann ich zwischen Traum, Mut, Risiko und Hybris, wie kann ich dazwischen mich bewegen? Fantasie? Am Ende der Straße biege links ab. Dass wir eine Gesellschaft brauchen, die Fantasie entwickelt, die Utopien entwickelt. Ich glaube, wir leben in Gesellschaften, die sind relativ fantasielos. Utopiefähigkeit sehe ich zurzeit wirklich ganz wenig. Was haben wir für politische Utopien? Du biegst nun links um die Ecke und dann gehst du rechts über den Fußgängerstreifen, der dich zum Fluss führt. Überquere den Fußgängerstreifen vorsichtig. Geh bis ans Geländer und schau runter aufs Wasser. Ich möchte Musik hören, die ich noch nie gehört habe. Alle diese Farben und Möglichkeiten vom Ausdruck des Lebens, das interessiert mich. Man merkt, dass man gemeinsam mehr schaffen kann als Individuum, dann gibt es einen ganz anderen Rückhalt, also eine andere Position. Da war einmal Anders Andersson. Er war anders als alle anderen. Aber nicht so anders, wie alle anderen anders sein wollen. Sondern er war wirklich anders. Anders. Liebest du, vielen Dank, dass du von deiner wertvollen Zeit investiert hast. Und ja, vielen Dank an unsere Interviewpartner. Arbeit 4.5. Regie, Konzept, Recherche, Diana Rojas-Feile. Wissenschaftliche Recherche, Konzept, Björn Müller. Musik, Schnitt, Michael Sauter. Texte, Martina Momo-Kunz. Sprecher, Fabian Hardon und Lukas Kubik. Das System wird ausgeschaltet.